ja auch noch ein paar öfter vorbeizukommen. Normalerweise sind die Folien, die Sie im Vorfeld schon vielleicht gesehen haben, eine größere Folie sind Betriebssysteme. Daraus habe ich mir jetzt nur den Linux-Teil ausgegriffen und noch etwas verfeinert. Insofern hat sich da einiges geändert. Sie finden die Vortragsfolien und falls sich im Laufe der Vorlesung oder Diskussion noch irgendwelche interessanten Aspekte ergeben, Videolivestreams oder so, später unter knopper.net/liefer. Den aktuellen Foliensatz, den ich hier zeige, finden Sie auch dort. Theoretisch könnten Sie die Vorlesung auch live mitverfolgen. Normalerweise setze ich den Rechner ins WLAN rein und mache dann Streaming über VNC oder RDP. Nur sind Sie wahrscheinlich nicht im Edu-Netzwerk drin, deswegen haben Sie meine IP-Adresse nicht zur Verfügung. Dann lassen wir es diesmal einfach bei den Folien. Also unter dieser Adresse knopper.net/liefer finden Sie den aktuellen Foliensatz. So, ich bin zurück. Ja, was möchte ich Ihnen alles erzählen in der Zeit, die wir zur Verfügung haben? Einmal möchte ich Ihnen ein bisschen was Grundsätzliches über den Aufbau von Linux und Unix-ähnlichen Betriebssystemen erzählen, also Multitasking, Desktop, Multi-User-Resource-Sharing und auch ein bisschen Einsicht in diverse Skripte, die da ablaufen können. Ein paar Einsatzszenarien für Linux, einige davon habe ich hier schon aufgebaut und ein kleines Geschenk für Sie, wenn Sie noch keine DVD bekommen haben, dann holen Sie sich im Anschluss eine, ist die Knoppix Live DVD. Die ist schon ein gutes Jahr alt, aber müsste eigentlich noch relativ aktuell sein für die neuen PCs, bootfähig. Version 7.1 ist eine gepresste DVD, eine ökologisch sinnvolle, große DVD. Also wer noch keine bekommen hat von mir, der kann sich im Anschluss eine holen. Diese Dose da, da ist normalerweise auch Linux drin, und zwar das Waschmittel Linux. Ja, Linux gibt es ja für verschiedene Dinge, markenzeichenmäßig. Heute die Folie liegt natürlich über das Betriebssystem Linux. Gut, ein bisschen was über die Art, wie Linux entwickelt wird. Das kooperative Entwicklungs- und Nutzungsmodell möchte ich Ihnen auch noch erzählen. Und dann müssen wir mit den Folien soweit durch sein, dass es für das Linux relevant ist. Der restliche Foliensatz beschäftigt sich dann noch mit ein paar technischen Details, so ein paar Tipps und Tricks, wie man ein Linux-System mit Hilfe der Kommandozeile untersuchen kann. Ein bisschen Forensik, was tut man bei Trojanern, Viren und so weiter, wie kann man Linux dafür verwenden, die wieder zu entfernen. Das ist dann aber eher optional, und das werden wir in der drücken Zeit auch nicht mehr alles schauen. So, was kommt in den Folien als nächstes? Einmal, warum verwenden wir Linux ganz gerne als Lernsystem? Ein bisschen Geschichte zum Thema Linux und Linux-Betriebssystem. Dann sehen wir uns verschiedene User-Interfaces an, also die Schnittstelle, mit der der Benutzer mit Linux arbeiten kann. Wir haben das Open-Source-Prinzip kennen, worüber ich dann beim Thema Lizenzen noch etwas detaillierter ausführen werde. Und sehen uns ein paar Linux-Distributionen und dann nehmen wir auch Topics an. Den Bootvorgang einmal durchlaufen lassen und gucken, was da passiert. Kann auch ganz spannend sein, um zu lernen, wie so ein Betriebssystem überhaupt funktioniert. Und dann kommen eben die Anwendungsbeispiele, unter anderem das Raspberry Pi und eine Flugdrohne, die unter Linux läuft, haben wir auch mitgebracht. Wobei wir die hier, sage ich Ihnen gleich dazu, nicht filmen lassen werden. Also die filmen schon, aber diese Sachen landen nicht im Internet, also sie brauchen sich nicht über den Kopf zu ziehen oder so. Das wird nicht irgendwo live übertragen. Ja, Softwareentwicklung von und mit Open Source und am Schluss ein paar technische Details, die dann hier so in der Ferne liegen. Das ist ein Tipp. Das, was ich mir gedacht habe, was in der Klausur vorkommen könnte und was auch dem entspricht, was ich dem Herrn Eisenbecker vorher mitgeteilt habe, was also ein prüfungsrelevanter Stoff ist, das sind die Dinge, die auf den Folien fett gedruckt sind. Etwa bis zur Hälfte kommen ein paar Folien mit fett gedruckten Sachen. Das sind Stichworte, über die man was erzählen können sollte. Ja, also Sie müssen jetzt nicht seitenweise irgendwelche Skripte auswendig lernen, sondern das geht hier nur um die Stichworte, die für das Thema relevant sind. In den Folien finden Sie hin und wieder so grüne Texte mit einer Hand davor. Das sind dann Links auf Sekundärliteratur und Quellenangaben zu den jeweiligen Stellen in den Folien. Skript oder so, wenn ich Ihnen was ausdrucke, das verlieren Sie sowieso oder schon meistens weg. Die Online-Version ist insofern besser, dass Sie dort direkt weiterlesen können und sich im Internet weiter informieren können. Deswegen mein Tipp, nutzen Sie auch diese Möglichkeit, die Sekundärliteratur und Webseiten über die verschiedenen Themen zu lesen. Wir erklären dann im Detail, was dort auf der Folie steht. Gut, dann steigen wir mal ein. warum verwenden wir Linux als Betriebssystem für Vorlesungen oder zum Lernen? Ja, einmal ist es eines der ältesten Betriebssysteme, also noch weitaus älter als das Windows, was wir heute kennen, oder das Apple-Betriebssystem OS X, wobei das OS X auch durchaus auf einem Unix-Derivat basiert. Die technischen Konzepte von Unix können Sie auch auf andere Betriebssysteme übertragen. Windows Up NT versucht so ein bisschen OSX-konform zu werden und da lassen sich durchaus auch Transfers von Details unter Linux übertragen auf das Windows-System. Ja, was aber am wichtigsten ist für meine Veranstaltung, ist, dass der Quelltext von Linux offengelegt ist. Es ist klar dokumentiert, welche Komponenten was machen. Das ist vor allem auch in Bezug auf Systemsicherheit und Verständnis dafür, wie so ein Betriebssystem funktioniert, sehr sinnvoll. Linux kann kostenlos genutzt werden, deswegen darf ich Ihnen das auch einfach in die Hand drücken. Zur freien Verteilung, Sie dürfen diese DVD explizit weitergeben, wenn Sie möchten, kopieren, Sie dürfen die weiterentwickeln, Sie dürfen die für 1 Million Euro auf eBay verkaufen, wenn Sie möchten. Ja, das ist bei Ihnen so viel Geld, wenn Sie es auch bezahlt, die es auch kostenlos im Internet gibt. Damit kann man alles machen und sie auch weitergeben, deswegen ist sie so als Lehrmaterial eine sehr gute Sache. Gut, Kopiemodifikation und Verbreitung ist ebenfalls erlaubt, darauf werden wir beim Thema Open Source Lizenzen auch noch genauer eingehen. Gut, ein wenig Geschichte, wir quatschen nur so ein paar wichtige Eckpunkte jetzt raus. 1970 hat es angefangen mit Multi-User-Betriebssystemen, damals ein Dokumentenverwaltungssystem, auch mit PDP-7 namens Multix. Und aus diesem Jahr, aus diesem Namen hat sich dann das Unix, was übersetzt aus dem Lateinischen einzigartig oder eine Einheit bedeutet, entwickelt, damals noch unter Open Source, denn die Rechner waren so teuer, dass keiner noch zusätzliches Geld für Software hätte investieren wollen. Die Software war auf den Rechnern drauf und wenn man neue Programme haben wollte, musste man die selber schreiben. Damals war es also Programmierer und Anwender, alles in einer Person vereint. Eben so der Systemadministrator, der teilweise Programme schreiben musste mit Lötkolben und Lochkarten. Gut, die Zeiten sind natürlich vorbei. Ende der 80er kamen dann neben Unix noch weitere Betriebssysteme auf, als die Rechner billiger wurden und sich jeder Privatanwender einen leisten konnte. Da gab es dann das Investors und Windows und OS 2 als weitere Möglichkeiten, Betriebssysteme für Einzelrechner zu bekommen. Und damals ging es los, dass diese mehr Geld gekostet haben und sie die nicht mehr verändern dürfen. Ja, um diese Entwicklung, dass man selber nicht mehr das Betriebssystem modifizieren konnte und keine eigenen Programme mehr dafür generieren konnte, man musste dann Software kaufen, das wollte ein Herr namens Richard Stallman nicht haben und hat daraufhin die Free Software Foundation gegründet. Also eine gemeinnützige Organisation, die sich damit beschäftigt, ein vollständig freies Betriebssystem und freie, also kostenlos und offengelegte Anwendungen für normale Computer herzustellen. Die Idee und die Vereinigung hat sich bis heute erhalten, allerdings hat ihm ein gewisser Linus Torvalds etwas die Show gestohlen. Das kommt gleich auch nochmal zu. 1988 wurde ein Standard verabschiedet, COSIX 1003.1. Ein Standard, der die Mindestanforderungen aller Linux-basierten Betriebssysteme vereinigen sollte. Der also festlegt, was soll ein Betriebssystem leisten können. Und auch Microsoft versucht, sich ein bisschen von COSIX damit anzulehnen. Also die meisten Features von COSIX werden von der PowerShell von Windows auch unterstützt und vom Windows-Betriebssystem. Allerdings nicht alle. Fast alle modernen Unixe sind hingegen POSIX-konform, Linux ebenfalls. Gut, 1993 passierte dann etwas Außergewöhnliches. Nachdem sich die Programmierer der Free Software Foundation jetzt mit einem Editor, einem Entwicklungssystem, mit Anwendungen, mit Textbearbeitung, Netzwerktechnologie beschäftigt haben, unglaublich viel Arbeit reingesteckt haben, kam dann so ein Finder und der hat eine Speicherverwaltung für die neuen i386 Billig-PCs. Ja, bin ich. Man konnte es sich halt als normaler Mensch leisten, einen Computer zu haben. Geschrieben, das Ding Linux genannt, den Quelltext unter der freien Software-Lizenz der Free Software Foundation veröffentlicht. Und das hat plötzlich so viele Leute interessiert, dass hunderte von Entwicklern sich drauf gestürzt haben und aus diesem System etwas gebaut haben, was heute in bestimmten Bereichen unseres täglichen Lebens sogar Mainstream ist. Ja, der Name Linux steht ja heute für alles Mögliche, was mit Betriebssystemen und Unix zu tun hat. Dabei ist das eigentliche Linux ja nur der Teil, der sich um die Speicherverwaltung, um die Hardware und den Betrieb des Rechners kümmert. Die Anwendungen, die sind alle eher unter der GNU-Lizenz verfügbar. Also eigentlich gebührt die Ehre für dieses Durchsetzen im Alltag sowohl der Free Software Foundation als auch der Linux Torvalds. Gut, heute finden wir Linux als Desktop- und Kleinsystem mit KDE oder GNOME, allerdings weniger auf dem Schreibtisch-PC als mehr auf mobilen Geräten, Tablets und Co. In MP3-Spielern, in Kameras, in Geräten der Unterhaltungs- und Kommunikationsindustrie und eben auch in speziellen Geräten wie einer Flugdrohne. Ja, Grundeigenschaften von Unix, die es besonders praktisch für solche Anwendungen machen und auch für den Betrieb. Multitasking, also die Fähigkeit, mehrere Programme gleichzeitig laufen zu lassen. Multi-User, dass mehrere Leute gleichzeitig auf dem gleichen Gerät arbeiten können oder am Teil des Gerätes verwaltet werden für verschiedene Benutzer. Linux ist sehr portabel, läuft also vom kleinsten Mini-PC bis hin zu Großrechnern und Supercomputern, unterstützt ein hierarchisches Dateisystem, also ohne Laufwerksbuchstaben, ist einer der Hauptunterschiede zwischen Unix und Windows, dass man auf dieses Konzept von Laufwerken völlig verzichtet hat und alle Datenträger in einen einzigen Dateisystembaum montieren kann. Ja, der Speicherschutz und das Virtual Memory sorgt dafür, dass Linux so gut wie resistent gegen sämtliche Viren und Malware sind. Natürlich gibt es schon Trojaner unter Linux, aber die halten sich nicht nur wegen der geringen Verbreitung auf dem Desktop im Rahmen, sondern es liegt einfach am System, dass es sehr schwer zu knacken ist. Es gibt eine strikte Trennung zwischen Betriebssystemen, dem Kernel, den Systemdiensten und der Anwendersoftware, die verhindert, dass ein einfaches Anwenderprogramm Zugriff auf Systemressourcen erhält. Auch das ist ein Sicherheitsaspekt von Linux. Deswegen gilt Linux aufgrund dieser technischen Basis heute als ein sehr sicheres System. Und wird deshalb auch gerne für entsprechende Geräte in der Sicherheitstechnik, Router, Firewalls und Ähnliches verwendet. Gut, da gibt es eine Übersicht über weitere Unixe. Linux ist ja nicht das einzige. Einige von denen war schon früher da. Linux ist aber eines von denen, die einer Open Source Lizenz unterliegen, neben der Berkeley Software Distribution. Ja, die meisten Dienste unter Linux arbeiten nach dem Client-Server-Prinzip. Das macht sie einerseits sehr flexibel. Man kann für die gleiche Anwendung verschiedene GUIs, grafische Oberflächen, schreiben. Man kann aber auch dafür sorgen, dass eine Anwendung, die auf einem Rechner läuft, ohne Probleme grafisch auf einem anderen Rechner bedienbar wird. Also wo der eigentliche Rechner steht, wo die Daten sind, das GUI läuft, die Anwendung läuft, das kann an verschiedenen Stellen quer über das Internet verteilt sein. Sie sehen auf Ihrem Bildschirm einfach nur, da läuft eine Anwendung, ich habe meine Daten, ich kann speichern und wo das alles landet, das ist für den Benutzer auch gar nicht transparent. Das läuft dann über solche Netzwerkkanäle. Ja, die Benutzeroberfläche ist eine Sache, wo vor noch ein paar Jahren hieß es immer, ja, Linux, das kann ich nicht bedienen, da muss ich so Textkommandozeile, Kommandos tippen und kann ich die Maus nicht benutzen, die Grafikkarte wird nicht unterstützen, alles Mögliche. Hier so möchte eigentlich, denn Unix war eines der ersten Betriebssysteme mit grafischer Oberfläche. Ja, als wir unter Unix grafische Oberflächen hatten, war MS doch gerade bei Version 3.0, wo es diese Kommandozeile mit dem 10-Doppelpunkt gab. Ja, also das Gerücht stimmt nicht, was aber stimmt, ist, dass sehr gerne auf die Kommandozeile zurückgenommen wird, weil die eben eine direkte Kontrolle auf das Betriebssystem gibt. So sieht diese Schicht normalerweise auch aus. Unser Anwenderprogramm, in der Regel ein grafisches, greift auf den Grafikserver XORG zu. Der kann über den Kernel auf die Hardware, also auf die Grafikkarte zugreifen, die Bilder darstellen. Zwischendrin sitzt noch ein bisschen Magie. Die Direct-Manager-Engine sorgt dafür, dass auch Anwenderprogramme die Möglichkeit haben, entsprechende Rechte vorausgesetzt, direkt den Grafikspeicher zu benutzen. Das verwendet man für schnelle Spiele oder 3D-Effekte. Dazu kommt nachher auch noch ein kleines Beispiel. Ja, beziehungsweise jetzt schon. Das ist nämlich einer der typischen Linux-Desktops. Ja. Weiß nicht, ob wir den schon mal gesehen haben. Das ist das, was diesen Würfel macht, wo ich zwischen verschiedenen Oberflächen umschalten kann. Ja, das gibt auch eine etwas nettere Version. Ja, hier habe ich also sehr viel Platz, meine Anwendungen unterzubringen, verbunden mit nützlichen Funktionen wie einer Übersicht, was läuft auf welchem Desktop oder was läuft auf welcher Desktop-Oberfläche. Eine Maus in die rechte obere Ecke zeigt mir an, welches Programm laufen. Das wird auch in Echtzeit abgedatet. Ändert sich was in einem dieser Programme, bekomme ich das mit. Wenn also verschiedene Rechner von einer Oberfläche angesprochen werden, ist es sehr praktisch, man sieht, was auf welchem Rechner gerade was passiert. Für Vorlesungen finde ich es praktisch, diese Zoom-Funktion, dass man also Sachen vergrößern, verkleinern kann. Ja, so kann man auch auf bestimmte Dinge hinweisen auf der Folie. Wenn man möchte, kann man auch was am Bildschirm markieren. Ein etwas spektakulärerer Effekt wäre dieser hier. Der ist richtig sinnvoll. Ja, wenn Sie Feuer haben, dann gibt es auch wieder die Möglichkeit, mit Wasser zu arbeiten. Und ich habe wieder die ganze Spielerei, die ich jetzt nicht zeigen. Es hat praktische und auch natürlich effektvolle Varianten, also ich kann Fenster transparent machen, mal dahinter gucken, was da ist. Also man macht ein Fenster, ja sowieso in der Realität nicht auch, wenn man es nach rechts schiebt über Windows, sondern man klappt Fenster immer um. Ja, diese Möglichkeiten habe ich unter Linux dann eben auch. Ich kann also mit dem Desktop auf eine Weise arbeiten, die mit der Druckmittel-Systeme ja, etwas überfordert sind. Mal gucken, was geht. Toll, genau so was gebe ich. Das wäre die Möglichkeit gewesen, Fenster dreidimensional zu rotieren und was auf die Rückseite zu schreiben. Ja, das ist deine Leistung weg. Sehr gut. So, jetzt hat er so viele Fenster auf und alles runter, dass es sich niemals rausfällt. Ja. Naja, aber das Ding ist da. Ja. Gut, also diese 3D-Effekte und die Möglichkeit, diese flache Ebene zu verlassen und auch in anderer Weise mit dem Desktop umzugehen, als das bei der Grafik geht voll, voll, voll, voll. Das ist eben damit gewesen, dass kommt ich das normale Anwendungsprogramm über den Kanal auf dem Grafikkanal zugreift und ich kann zum Beispiel nur die Grafik zurück. Ich habe immer so viele Sachen auf dem Stream. Das ist sowieso alles nur im Vollbildmodus. Der vorgesehen hat, wie ich den Desktop zu bedienen habe. Ja, dementsprechend gibt es verschiedene alternative Desktop-Systeme. KDE, GNOME sind die beiden größten. Unity bei Ubuntu ist in jüngster Zeit hinzugekommen, was so in Richtung Touchscreen geht. LXDE ist eigentlich mein Favorit, der so ähnlich aussieht wie die Oberfläche von Windows damals, als es noch den Startknopf gab. Enlightenment, Webpoison, LastVM und OpenBox sind etwas exotische Window-Manager. Einige davon haben nicht mehr Fensterrahmen, sondern die Fenster werden vom Betriebssystem an die Stelle geschoben, die es für die praktisch erhält für den Anwender. So, und dann gibt es natürlich als Oberfläche auch noch die Kommandozeile, also das, wenn ich als Entwickler ganz gerne arbeite. Die Kommandozeile ist die Möglichkeit, wie Sie direkt dem Rechner sagen können, was er jetzt tun soll. Da gibt es auch keine Missverständnisse, dass man aufs falsche Icon geklickt hat oder Doppelklick statt Einfachklick oder dreimal drauf oder mit der falschen Maustaste. Was Sie dem Rechner in der Kommandozeile mitteilen, das ist das, was er machen soll. Und das macht er immer auch. Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen Eigen- und Eigenschaften von Unix beschäftigt. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass die Software und die Hardware immer komplizierter wird. Was auch logisch ist, wir wollen ja immer mehr Features haben, wir möchten mehr machen können. Wir möchten unseren Desktop in Zukunft in 3D sehen mit einer Brille und mit Handbewegungen Dinge durch die Gegend schieben und dazu dann auch passende Geräusche. Da laufen ja im Moment Forschungen hier an der Universität Leipzig in dieser Richtung. Die Software wird also immer komplexer, dadurch wird sie natürlich auch anfälliger für Fehler. Kein Programmierer ist perfekt und diese Programmiersprachen, die versuchen automatisch Code zu generieren, die schon gar nicht. Gleichzeitig will der Anwender, und das versprechen die Hersteller auch, dass die Programme immer einfacher bedienbar werden. Das heißt, der Anwender soll von der ganzen Technik darunter gar nichts mehr sehen. Früher hatten wir Anwender, Programmierer, Systemadministrator, alles in einer Person. Heute gibt es eigentlich mehr Anwender als Menschen, die sich tatsächlich mit der Technik auskennen und wissen, was der Rechner da macht, nämlich auf einen eigenen Blick. Auch für Systemprogrammierer und Administratoren, also eigentlich die, die es wissen müssten, wie der Rechner funktioniert, wird es immer schwieriger. Ja, weil die Software besteht jetzt aus ganz vielen Komponenten. Ja, klassisches Beispiel, beim Commodore Amiga, da passten auf eine Diskette mit weniger als 1 Megabyte 30 Tonnen Spiele drauf. Heute brauchen Sie für ein vernünftiges Spiel 7 CDs. Oder ein Download von etlichen Gigabytes. Na, das zeigt schon, dass die Software inzwischen ziemlich riesig ist, große Mengen von Daten verarbeitet werden und entsprechend haben wir als Softwareentwickler auch diverse Probleme, diese vielen Komponenten miteinander in Funktion zu setzen. Und ja, was hat das für den Anwender für Konsequenzen? Wissen Sie, was auf Ihrem Smartphone läuft? Ja, wer weiß, was auf seinem Smartphone läuft? Okay, na, ich sage Ihnen auch gleich, was auf Ihrem Smartphone läuft. Also, was genau auf dem Smartphone läuft, welche Dienste da laufen, welche Netzwerkverbindungen Sie gerade offen haben und warum, wer zum Beispiel noch Zugriff auf Ihr Smartphone hat. Das wäre jetzt eine witzige Sache, dass ich Ihre Smartphones mal scanne und gucke, ob da irgendwelche Ports offen sind und ob man die fernsteuern kann. Machen wir jetzt nicht, das ist aber eine andere Vorlesung. Ja, ich hätte auch gerne noch eine der Security irgendwann. Also, Sie haben nicht mehr die Möglichkeit oder wissen nicht mehr, wie man rauskriegt, was auf dem Gerät eigentlich gerade läuft. Nee, wenn es nicht mehr geht, ist man installiert und was zwischendrin passiert, manchmal zu langsam, manchmal wird es heiß, manchmal reagiert es auch nicht richtig, was da passiert ist, ja, weiß keiner mehr. Das eröffnet natürlich diversen Organisationen, Institutionen, politischen Vereinigungen, diverse Missbrauchsmöglichkeiten. Das fängt mit der Werbung an, dass Ihnen irgendwelche Apps plötzlich was auf den Bildschirm schicken und Sie klicken da drauf und haben plötzlich einen Film für 50 Euro gekauft oder noch schlimmer, Urheberrechtsverletzung begangen oder sind irgendwo eingeloggt, wo Sie gar nicht hin wollten, haben sich auf sozialen Netzwerken registriert, auf denen Sie garantiert nichts machen wollten und so weiter und so fort. Geht mit Spionage weiter, ja, also Industriespionage. Früher musste man in eine Firma einbrechen und dort Daten von den Computern klauen. Heute verschenkt man einfach auf der CeBIT USB-Sticks. Funktioniert genauso. Ja, schade, den haben Sie nicht dabei. Also es gibt Sticks, die stecken Sie an und die nehmen den Rechner sofort unter Kontrolle. Die identifizieren sich als Keyboard und senden die Tastenkommandos, die Windows normalerweise verwendet, um eine Shell zu starten oder um im Hintergrund irgendwelche Aktionen ablaufen zu lassen. Ja, und für Sie sieht das aus wie ein USB-Stick mit Daten drauf. Das ist eine praktische Sache. Auch für Angreifer sehr praktisch, also es gibt haufenweise Missbrauchspotenzial für diese komplexe Software, einfach weil die Entwickler nicht an alles dachten oder nicht dran denken können. Bis hin zu Botnetzen und Identitätsdiebstahl, also wenn jemand anfängt, in ihrem Namen auf Amazon Sachen zu bestellen und sich liefern zu lassen oder Geld von ihrem Konto abbucht, dann hört es halt schon irgendwie auf. Also das ist dann schon das, wo Sie merken, oh, hier läuft was gewaltig schief. Noch schlimmer ist es, wenn es jemand macht und Sie merken es nicht. Also je besser die Angreifer sind, desto weniger merken sie davon. Ja, schalten einige schon jetzt mal von Aussicht. Gut, also die Schere zwischen den sogenannten Geeks, also denen, die den ganzen Tag vom Rechner sitzen und sich Gedanken über so einen Kram machen, und den sogenannten DAOs, die einfach nur sagen, ich benutze meinen Rechner, ich spiele da drauf, aber da ist sonst nichts Wichtiges drauf und wenn was nicht geht oder so, dann darf ich den neuen, dann geht es schon wieder. Diese Schere wird ständig größer. Das versuchen wir natürlich ein bisschen zu verhindern durch Informatikunterricht und der Erklärung, was auf den Rechnern und auf diesen Betriebssystemen tatsächlich im Hintergrund so alles abläuft. Also Lösungsansätze für das generelle Problem, Verlust von Kontrolle, Verlust der informationellen Selbstbestimmung, kann ich Ihnen auch nicht anbieten. Also auch Linux ist nicht die Lösung für alles, und Open Source auch nicht. Wir sind Eigenverantwortung, muss für jeden dabei sein. Ich finde es einfach geil. Ich finde aber die Kombination immer geil. Denn Sie sind ja die, die später für die IT verantwortlich sein werden. Ich nehme gleich eine hohe Last auf Ihre Schultern. Gut, wieder zurück zum Thema Linux. Das wussten Sie wahrscheinlich schon lange. Android ist Linux. Also Android hat einen Linux-Kernel drunter, hat eine Shell. Sie können damit auf der Kommandozeile oder auf dem Desktop arbeiten. Google hat es mit Absicht gemacht, nicht weil sie jetzt nichts Neues hätten erfinden können, sondern weil Linux unter einer Lizenz steht, die ihnen erlaubt, damit Geld zu verdienen. Ja, und wenn so große Konzerne das tun können, dann ist das Geld, das ihnen mit Werbung macht. Und so hat sich der Anteil von diesem Open Source Betriebssystem Android, also einem rebrandeten Linux quasi, von 0 auf, ja, 2011 waren es schon über 52%. Heute sind wir bei über 80% Verbreitung angekommen. Also 80% der neu verkauften Smartphones, da ist ein Linux drauf. Also eigentlich könnten wir sagen, haben gewonnen, ja, Open Source, jeder benutzt es, weiß aber leider keiner. Ja, uns ist auch nicht wichtig, das zu wissen, denn Hauptsache es funktioniert. Gut, was Open-Source-Prinzip erlaubt es, Software legal zu analysieren, zu verändern und weiterzuentwickeln. Das ist eine der Hauptmerkmale, die es für die Entwickler besonders interessant machen und für Firmen, die damit Geld verdienen wollen. Die können sich nämlich legal an der Arbeit anderer bereichern und das ist noch nicht mal was Schlimmes, weil die Lizenz anders eben erlaubt. Ein Großteil der am häufigsten genutzten Software ist Open-Source. OpenOffice zum Beispiel, Firefox, Chromium, der Chrome-Browser. Android sowieso, viele der Apps und der Systemprogramme, die da drauf sind, sind auch Open Source. Und das erlaubt es nach dem Baukastenprinzip, ein auf den Anwender optimiertes System aufzubauen, ohne künstliche Einschränkungen. Früher musste man dazu programmieren können, heute gehen sie dann in so einen App Store oder auf Play und dann sagen sie, ich hätte gerne das und installieren es und dann ist das System damit konfiguriert. Sind natürlich nicht alles Open Source Programme, die dort landen, aber ein Großteil der Apps ist dann. Source. Ja, ein paar Beispiele aus der Linux- und Windows-Welt für Systemadministratoren besonders interessant ist die Unix-Shell. Es gibt eine positionskonforme Shell-ähnliche Umgebung für Windows-Abo, wo man die gleichen Kommandos verwenden kann wie unter Linux. Nach Linux kann ich dann auch einen Windows-Rechner bedienen, mit Hilfe von dieser Shell habe ich meine gewohnten Unix-Kommandos zur Verfügung. Der Firefox-Browser ist ein Open-Source-Projekt von Mozilla. OpenOffice bzw. LibreOffice ist sogar das einzige Standardformat für Dokumente. Also wenn Sie ein OpenOffice-Dokument speichern, können Sie das aufgrund dieses Standards auch wieder ohne OpenOffice mit anderen Applikationen, die die gleichen Schnittstellen beherrschen, wieder lesen. Und es ist auch genau dokumentiert, was wo in diesem Dokument wie steht. Im Prinzip ist ein OpenOffice-Dokument ein ZIP-Archiv mit den ganzen Grafiken und einer XML-Datei drin. Ja, die Eclipse-Entwicklungsumgebung, wenn Sie programmieren, werden Sie wahrscheinlich auch verwenden, zumindest wenn Sie Java machen, ist auch Open Source. Der Apache Webserver, ja, der marktführende Webserver überhaupt, den gibt es auch für Windows. Ja, fast 90% Marktanteil dürfte der inzwischen haben. Auch das ist Open Source Software. Und Samba als Intranet-Server für Windows-PCs ist als Intranet-Server ebenfalls Open Source. Ja, ein bisschen zurück zum Thema Android. Ja, da kann ich Ihnen vielleicht das erste Beispiel zeigen für so eine Open Source Oberfläche. Genau, das ist es schon. Also ich habe meinen Rechner hier mit einem Android-Smartphone vernetzt. Gucken Sie mir das mal, ja, die Verbindung hat gehalten. Ja, Sie sehen jetzt also, was auf meinem Smartphone drauf ist. Und diese Oberfläche, die läuft, ohne dass Sie jetzt optisch erkennen würden, auf einem Linux-System. Ich kann ja also an der Shell öffnen, eine Kommandozeile. Und diese Linux-typischen Kommandos, ls, L, eintippen. Ja, und dann sehen, was für Dateien auf meinem Smartphone drauf sind. Ich kann mir angucken, was hat denn das eigentlich für einen Prozessor? Cat. Bei einer Taschtastatur natürlich wesentlich unkomfortabler, als wir das normalerweise mit einem echten Keyboard haben. Willst du mal hören, was die alle haben? Ich schreibe auf dem Touchscreen viel schneller. Okay. Ja, ist also ein ARM V7-Prozessor mit Dubo-Münz und so eine Art Gigahertz, also 1,5 Gigahertz. Davon hat dieser Rechner 1, 2, 3, das ist auch eine krumme Zahl. Die 0123 sind 4 Prozessoren, also 4 Kerne hat dieser Prozessor. Dann kann ich mir angucken, wie viel Speicher hat der. Ja, Free hat also 2 GB Hauptspeicher, davon benutzt das Linux, der Linux-Kern im Moment 997B, was auch gut ist. Linux versucht im Gegensatz zu Windows immer den Hauptspeicher, also den Schnellspeicher, komplett zu belegen und cached alles, was es von Platte gelesen hat, sodass es beim zweiten Start sehr viel schneller wird. Windows macht irgendwie das Gegenteil. Es versucht alles auszulagern, sodass möglichst viel Hauptspeicher frei ist. Also auch beim Hauptspeicher ein wertvolles zu schützen, das gut ist. Deswegen habe ich Windows so viel noch Platte rum. Na gut. Ja, aus dem Konzept von Windows folgt, irgendwann ist der Hauptspeicher voll. Und wenn Sie neue Anwendungen starten, wird von dem nicht gebrauchten Hauptspeicher, wo also nur Daten lagern, wieder was freigegeben. Dadurch wird der Rechner im Laufe des Betriebs immer schneller statt langsamer, weil er eben diese Daten brechen kann. Genau, wir können mal gucken, was ist denn da hier so an Festplatten angeschlossen, beziehungsweise an Datenträgern. Ja, DF. Was haben wir da? Ja, jede Menge. Und das kommt von den ganzen Applikationen. Jede Anwendung kann ein eigenes Verzeichnis einbinden, also einen separaten Namespace, wo sie drin arbeitet, und so versuchen die Programme gegen Trojaner einen aktiven Schutz aufzubauen. Jedes Programm sieht nur seinen eigenen Bereich, seine eigene Platte, seine eigenen Benutzer-IDs. Wenn ich also gucke, was läuft auf meinem Android-System drauf, und also das PS-Kommando von Linux, ja, das sind die ganzen Anwendungen. Und jede App, die hier läuft, taucht in der Prozessliste auf und ich kann sehen, wie viel Speicher sie verbraucht und die läuft, und wenn ich möchte, kann ich die mit Kill sogar abschießen. Ja. Wenn ich gucken will, was für Netzwerkverbindungen hast du mein Rechner auf dem Netzstat? Ja, das sind alles so nützliche Befehle, die finden Sie hinten im Anhang der Folien, im Teil 2. Ja, da sehe ich, welche Verbindungen nach außen offen sind. Da dürfte meine Verbindung zum Notebook drin sein, das ist diese 192.168.44. Eine Menge Verbindungen zu Localhost und, das ist das Schöne an diesem System, keine Verbindung zu Google. Das schaffen Sie nur, wenn Sie Ihr Smartphone booten und ein alternatives Android, nämlich das Open Source Android, drauf installieren. Ja, also im Moment ist niemand in der Lage, hier irgendwelche Daten auszuspionieren oder zu gucken, was ich mache. Schon cool, ja. Gut, das ist also das Android, ein schönes Linux mit einer netten grafischen Oberfläche, die man auch, wie bei Linux üblich, austauschen kann, wenn man das möchte. Ja, warum ist denn das jetzt Open Source, aber die Hersteller, Samsung, HTC und Co., die erlauben mir das ja gar nicht, dass ich das System verändere. Ja, das werden wir später in den Lizenzen noch sehen. Google entwickelt generell die Basisversion von Android als Open Source. Die können Sie sich runterladen, ja, da steht der Link zum Android SDK, dann haben Sie das Android auf Ihrer Festplatte, können da machen, was Sie wollen, drin rumfuschen, eine neue Version für Ihr Handy bauen und die dann auf dem Handy installieren. Zumindest wenn Sie das können, wenn Sie also von der Technik Ihres Handys so viel wissen, dass Sie die Treiber dafür entsprechend anpassen können. Es geht aber auch natürlich einfacher. Man nimmt das, was der Hersteller anbietet. Samsung hat ein eigenes Android, HTC hat ein eigenes Android. Eigentlich hat fast jeder Hersteller, Asus hat ein eigenes Android. Die machen dort Änderungen rein, teilweise leider mit proprietären Treibern, die sie durchaus mischen können, sie dürfen nur keinen Open-Source-Quelltext in proprietäre Programme mit einfügen. Das ist nicht erlaubt, aber alles andere dürfen die machen. Und dann machen die fieserweise eine Art Kopierschutz auf das Handy drauf, den sie knacken müssten, um da was anderes drauf zu installieren. Ja, und da ist dann mit der Freiheit mit Open-Source an der Stelle schon fast vorbei. Andererseits gibt es Projekte, die sich an der Open-Source-Basis von Android orientieren. Also genau das, die laden sich die Android-SDK runter, passen sie dann auf verschiedene Geräte an und stellen das Ergebnis dann der Allgemeinheit zur Verfügung. Und das Bekannteste davon ist das Cyanogen-Dioxid. Ja, hat das jemand von Ihnen? Ich hatte es mal, finde ich scheiße, es ist nur abgestürzt ständig. Und die Heizung hat sie gefunden. Das war gut, ja, das ist jetzt kein übler Hack, wo sie sofort verhaftet und eingesperrt werden, weil sie irgendwelche Überwachungsmaßnahmen verhindert und sich damit in anderen Ländern strafbar gemacht haben, sondern das ist halt das Open Source Android. Und Sie können nach wie vor den Play Store verwenden. Ja, die Kamera ist schlecht. Das ist so kurz. Das ist natürlich halt die Herstellergarantie. Weil der Hersteller das gleiche möchte, dass er auch noch sofort für andere Betriebssysteme machen muss. Obwohl es genau das gleiche Android ist, was er auch als Basis verwendet hat. Cyanogenmod ist praktischerweise von der Version her meistens normale Versionen schneller als der Hersteller. Und wenn der Hersteller irgendwann Ihr Handy aufgibt, Ihr Smartphone und keine Updates mehr liefert, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, hinzugehen und zu sagen, ja, das möchte ich nicht, ich möchte ganz gerne jetzt das Cyanogenmod drauf haben und dann installieren Sie sich das. Und das taucht dann hier unten bei Einstellungen auf. So, das sind also die Updates und ab dann können Sie Ihr Handy immer selber aktualisieren, wenn Sie möchten, jeden Tag. Ja, Sie machen in Abständen von 2 bis 3 Tagen neue Versionen. Und die können sich dann runterladen. Oh, ich bin schon wieder eins hinten dran. Zuletzt am 26.01. abgedatet, da gibt es vom 2.02. ein neues Update. Aber das müssen Sie natürlich nicht machen, nur wenn Sie neue Features haben. Kriegst du denn jeden Tag neue Fehler? Das hätte ich mal, das ist lustig. Ja, wir haben die installiert. Man kann zum Beispiel diese 3D-Kamera verwenden, womit man räumliche Aufnahmen machen kann, 360 Grad, auch nach oben und unten. Das ist für dieses Handy gar nicht vorgesehen. Das gibt es nur im Zusammenhang mit dem Cyanogenmod und einer zusätzlichen App. Aber PlayStation auf Instagram. Gut, also ein Vorteil von Open Source ist klar, dass Sie Ihre eigene Hardware mit Updates versorgen können und es auch selber modifizieren können. Das bringt uns zum Thema Distribution. Da kommen wir auch gleich zu den Topics. Was ist eine Distribution? Eine Distribution fasst bekannte Software als ein in sich stimmiges Produkt zusammen. Also eine Zusammenstellung aus Betriebssystemen, meistens Linux, und ausgewählter Anwendersoftware. Und da gibt es verschiedene Varianten, wenn man jetzt auf den Desktop-Bereich schaut, unten auf den Tablets und Smartphones. So, Ubuntu ist wahrscheinlich im Moment die bekannteste Linux-Distribution. Gilt als sehr einsteigerfreundlich, soll in Installation und Wartung besonders einfach zu bedienen sein. Mit der Einschränkung, die ich vorhin schon erwähnt habe. Je einfacher es aussieht, desto mehr wird die komplizierte Basis von Ihnen versteckt, und desto weniger können Sie auch kontrollieren, was da abläuft. Ubuntu hat sich in letzter Zeit etwas unbeliebt gemacht bei den Anwendern, indem es einen neuen Suchdienst eingebaut hat, der ständig Daten übers Internet schickt. Und wenn man auf seine Privatsphäre achtet, dann möchte man das vielleicht nicht, und sucht dann den Button, wo man es wieder abschalten kann, wenn man es überhaupt weiß. Ja, Fedora ist eher so für Kunden aus dem unternehmerischen Bereich gedacht gewesen. CentOS, ein Derivat von Fedora, wendet sich dann wiederum an Privatanwender. OpenSUSE war eine deutsche Distribution, die ist dann durch Novell gekauft worden und orientiert sich eher am internationalen Markt. Debian ist ein ziemliches Kuriosum, das ist die größte vollständig community-basierte Distribution. Es gibt keine Firma dahinter, es gibt also niemanden, den Sie verklagen könnten, einsperren, verfolgen oder schlichtweg kaufen könnten. Die können auch nicht bankrott werden oder so. Deswegen ist Debian eigentlich für Entwickler eine ganz gute Basis. Da diese Leute einfach so frecherweise über das Internet zusammenarbeiten und außer einer gemeinnützigen Organisation keine Firma betreiben, sind die nicht vorzulegen. Die kann man auch nicht gegen Patenten verklagen, da sie mit dieser Distribution kein Geld verdienen. Unter anderem ist für Ubuntu Debian die Basisdistribution und für das Synopix Live-System, was dann meine Software ist, ist es ebenfalls die Basisdistribution. Ich bediene mich, was die Software und die Pakete angibt, vollständig an Debian und baue darauf einen Aufsatz, sodass Debian als Live-System läuft, ohne auf Festplatte installiert sein zu müssen. Deswegen läuft diese Distribution auch von DVD. Sie müssen nichts auf Festplatte installieren, Sie legen die DVD in den Rechner, starten den von DVD und dann läuft es einfach. Auf der Festplatte wird nichts verändert. Ja, Nubix ist also eine komplett von DVD laufende Linux-Distribution. Und gedacht ist es nicht nur als Demo, dass Sie irgendwas von mir kaufen sollen, sondern als System zum Arbeiten, zum Unterrichten für den Lehrer und zum Lernen für die Schüler oder Studenten. Auf einer CD können durch Kompression bis zu 2 GB an Software sein, auf einer DVD passen sogar 9 GB an Software drauf. Das ist schon eine ganze Menge, kann man alles unterbringen, von sämtlichen Programmiersprachen bis hin zu großen Images, Datenbanken, Grafikbearbeitungs- und Videobearbeitungssoftware. Ja, wie starten Sie so eine DVD eigentlich? Der Bootvorgang beginnt natürlich mit dem Einschalten des Rechners und irgendwann endet er dann mit dem Produktivbetrieb. Das heißt, Sie haben dann eine grafische Benutzeroberfläche. Als Beispiel kann ich Ihnen diese DVD einfach mal in einer virtuellen Maschine anbooten. Fenster frei ist. Das startet jetzt, ich habe kein DVD-Laufwerk, die Ultrabooks werden ja auch immer kleiner, da passt kein DVD mehr rein. Inzwischen ist halt USB-Stick der quasi Standard. So sollte das aussehen, wenn der Rechner von DVD starten kann, dann begrüßt er Sie mit so einer kleinen Boot-Grafik und dort tun Sie entweder gar nichts und warten, bis es losgeht, oder Sie nehmen sich mal die Hilfe durch, was Sie alles machen können, zur Datenleitung oder um Windows neu zu installieren oder solche Dinge. Ja, ich starte jetzt einfach mal durch, so als hätte ich nichts getan, und dann läuft das hier los. Hier sieht man jetzt ein bisschen was von dem Linux-System, wobei ich auch wieder so einen Zwischenblick gewählt habe. Ich schreibe Ihnen zwar, was das macht, im Klartext, aber diese ganzen Logmeldungen, die man normalerweise sieht bei der Hardware-Erkennung, die habe ich Ihnen erspart. Das geht relativ flott, der Systemkern wird geladen, dann wird die Hardware erkannt, verschiedene Systemdienste gestartet, das waren die Sachen in der Ecke in den Klammern, und dann startet schon der grafische Desktop. Also was in diesen 10 Sekunden passiert, ist das, wofür Sie bei einer Windows-Installation ungefähr eine halbe Stunde brauchen. Die Hardware wird erkannt, das System wird bei Windows installiert, bei mir ist es schon auf der DVD drauf, und dann werden sämtliche Teile des Betriebssystems, Anwendungen geladen und so weiter. Man hat damit auch für so Probleme anscheinend etwas Probleme, aber der Desktop ist da und ich müsste hier oben auch das angeben können. Genau. Ja, das sind jetzt diese 9 GB an Software wie ist es unscharf. Live verfügbar und bei Ihnen würde auch der grafische Hintergrund noch erscheinen mit Handy-Daten oder Fraktal oder ähnliche Dinge. Und damit können Sie jetzt nochmal arbeiten. Sie können im Internet surfen, Sie können diese ganzen... Der Rechtsnet ist scharf, da liegen wir jetzt auch ohne Grafiken entwickeln, OpenOffice mit drauf. Sie dürfen nur nicht vergessen, das alles wieder zu speichern, weil auf der DVD ist ja alles read-only und was Sie nicht auf der Festplatte speichern, ist nachher weg. Und dazu ein Tipp, wenn Ihnen das gefällt und Sie möchten es öfter einsetzen, vielleicht auch auf anderen Rechnern und möchten speichern können, brauchen Sie es trotzdem nicht auf Festplatte zu installieren, sondern zu wählen den Menüpunkt unter Knoppix auf Flashdisk installieren. Ja? Sie brauchen dann einen 8 GB USB-Stick und die DVD wird mit dem Bootsystem dann auf den USB-Stick übertragen. Der wird bootfähig gemacht und funktioniert dann so, als wäre eine Festplatte. Sie können dann also ab diesem Moment, wenn Sie von USB-Stick gebootet haben, von dort starten und Daten einfach speichern, die landen dann auf dem gleichen Stick raus. Also wie verhält sich wie eine Festplatteninstallation, obwohl nichts auf der Platte installiert wird. Und Sie können diesen Stick überall mitnehmen und in einen anderen Rechner einstecken, dann der konfiguriert sich dann automatisch auf die entsprechende Hardware um. Also ein sehr praktisches Feature und deswegen verwenden wir es auch ganz gerne im Unterricht und verschiedene andere Linux-Distributionen bauen dann wieder auf Basis von Knoppix ihre eigenen Dinge ein. Genau, der Bootvorgang, Sie sehen es hier vielleicht nicht, aber die Überschrift ist festgedruckt, das heißt, das sollten Sie dann nicht so. Gut, ich muss mich ein bisschen sputen, dann überspringe ich mal etwas, was ich eben so gesagt habe, weil wir nachher noch ein Distribution machen. Das möchte ich noch gerne erwähnen. Der Desktop ist ja austauschbar und einer der Alternativ-Desktops, der bei der Knoppix dabei ist, ist das Adriana-System. Das steht für Audio Desktop Reference Implementation and Networking Environment. Sie können damit, ohne auf den Bildschirm zu gucken, beziehungsweise auch Blinde können das mit dem Computer arbeiten. Ja, surfen, E-Mail und der Rechner spricht dann mit Ihnen und mit Hilfe von einer Wave-Zeile, die man solche hat, kann man den Bildschirm dann auch mit den Fingern abtasten. Das ist also ein alternativer Desktop, der speziell auf die Anwendung für blinde Computerbenutzer designt wurde. Falls also Ihre Grafikkarte mal kaputt sein sollte und Sie möchten wissen, ob Ihr Rechner ansonsten noch lebt, dann können Sie das mal starten mit der Bootoption Adriana oder Sie downloaden direkt die Adriana CD-Version und wenn Ihr Rechner dann anfängt, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen vorliest, auf welchem Menüpunkt Sie sind, ohne dass Sie es am Bildschirm sehen, dann wissen Sie, dass nur die Grafikkarte den Geist aufgegeben hat. Software, die das macht, kostet unter Windows übrigens ungefähr 7.000 Euro Lizenzkosten. Das ist auch ein Vorteil. Ich habe uns welchen Monitor. Wenn das kostenlos ist, will ich auch nicht wissen. Will ich auch nicht wissen, wie scheiße sich das anhört. Ich meine, das heutzutage möglich ist mit Sprachausgabe, wie sich das anhört. Nämlich ist der Empfänger alle Rechte an der Software bekommen. Das heißt, Sie können Handy oder Spiele oder was Sie im Laden kaufen. Eigentlich gar nicht erwerben, sondern Sie erwerben nur ein Nutzungsrecht. De facto sind Sie Mieter Ihrer Software. Ja, wenn Sie also eine proprietäre Software bezahlt haben, dann haben Sie ein Nutzungsrecht für sich selber. Sie dürfen es aber weder weiter kopieren, noch irgendwas analysieren oder das Spiel verändern. Bei Open Source ist es genau umgekehrt. Dort werden die Rechte vorwiegend bzw. fast komplett auf den Empfänger der Software übertragen. Also ein nicht exklusives, vollständiges, uneingeschränktes Nutzungsrecht an der Software. Patente gibt es in Europa auf Software zum Glück noch nicht. Das heißt, im Moment wird sie noch Software entwickelt, ohne dass sie jemand verklagt, weil die durch das europäische Patentübereinkommen ausgeschlossen sind. Deswegen braucht er im Moment auch nicht viel darüber zu erzählen. Also wenn ein Softwarehersteller den anderen verklagt, ist das in der Regel in den USA oder in Japan, wo es Softwarepatente gibt. Bei uns gibt es im Moment noch keine. Ja, bei proprietärer Software erwerben Sie ein eingeschränktes Nutzungsrecht, dürfen aber die Software nicht analysieren, Sie dürfen sie nicht weitergeben, Sie dürfen sie nicht verändern. Das ist das, was man von der häufigsten unter Windows verwendeten Software kennt. Apple Macintosh folgt dem gleichen Konzept. Bei Open Source ist das anders. Open Source stellt Software als Ressource zur Verfügung nach dem Baukastenprinzip. Ja, die Philosophie ist, die Software, wenn sie einmal entwickelt wurde, gehört eigentlich allen. Man kann sich aber bezahlen lassen für Anpassungen, für Neuentwicklungen, für Service und Support. Das ist also auch ein Geschäftsmodell damit verbunden und Open Source sichert dem Anwender sehr weitgehende Freiheiten zu. Ja, es gibt da eine sehr umfangreiche Definition, die besteht zwar nur aus 10 Regeln, aber für diese 10 Regeln gibt es dann sehr häufige Interpretationen. Dieser Link lohnt sich also auch mal anzuklicken. Die Open Source Initiative definiert genau die Regeln, wann eine Lizenz Open Source ist und wann sie das eben nicht ist. Einfach die Tatsache, dass ein Programm kostenlos ist, macht es nämlich auch einfach nicht zu Open Source. Die Rechte bei Open Source gehen noch wesentlich weiter. Ja, und das sehen wir bei der nächsten Software. Ein Beispiel für eine sehr populäre Open Source Lizenz ist die EU General Public License. Die erlaubt es, die Software für alle Zwecke einzusetzen, mithilfe der Quelltexte zu analysieren, zu verändern und zu kopieren und weiterzugeben. Ja? Solange die Empfänger die gleichen Rechte an der Software haben, ist die einzige Einschränkung. Das heißt, wenn Sie sich für Open Source unter GPL entscheiden und Sie geben Ihr Programm unter der Open Source Lizenz weiter, dann müssen Sie akzeptieren, dass die Empfänger der Software das Gleiche tun dürfen, was Sie auch haben. Ja? Kommerzielle Weitergabe heißt hier, dass man damit Dienstleistungen anbieten darf und auch damit Geld verdienen darf. Sie dürfen nur für die Nutzung der Software kein Geld verlangen. Ja, was öfter in der Presse verwechselt wird, die GPL zwingt natürlich nicht, irgendwelche Geschäftsgeheimnisse rauszugeben oder alle Quellcode zu veröffentlichen, auch nicht die kommerzielle Nutzung oder den Verkauf von Software und auch nicht parallele Nutzung oder lose Kopplung mit proprietärer Software. Ja, das verbietet diese Lizenz nicht und deswegen machen das die Hersteller, die Handys machen mit Android auch. Die nehmen das Open Source Android und machen proprietäre Erweiterungen dazu und proprietäre Programme und schließen das Ganze dann so ein, dass man gar nicht mehr drankommt. Und wenn Sie sagen, wo ist denn der Quelltext von dem Android-Part, dann sagen die, downloaden Sie sich bei Google. Das geht leider. Aber es ist eine sehr freizügige Lizenz, die sich wirklich offen lässt, was auch Herstellern von Hardware sehr viele Möglichkeiten offen lässt. Der Urheber kann natürlich die Lizenz festlegen, das ist immer so, wenn Sie also selber alleiniger Autor einer Software ist, dann dürfen Sie sich die Lizenz frei ausdenken und eine Lizenz gilt für alle legalen Empfänger der Software, die diese Lizenz akzeptiert haben. Sie könnten zum Beispiel hingehen und sagen, diese Lizenz, die bei Windows dabei ist, können Sie mal lesen, was da drin steht. Brauche ich nicht, weil sie nicht steht. Sollten Sie mal machen, das ist sehr unterhaltsam. Also vor allem, was Sie alle schon getan haben, was Sie nicht hätten tun dürfen. Also neben den Sachen, die man weiß, dass man es nicht kopieren, weitergeben, modifizieren oder irgendwie kriegen oder Lizenzschlüssel erfinden darf, steht da noch viel mehr drin, was Sie ab sofort mit Ihrem Computer alles nicht mehr tun dürfen, weil das so in der Lizenz steht. Gut, Sie können aber hingehen und sagen, ich akzeptiere diese Lizenz nicht. Ich kann mit diesen vertraglichen Bedingungen nicht leben. Bei Borland stand mal in einer Lizenz, dass Mitarbeiter von Borland die Möglichkeit haben, ihr Haus zu durchsuchen, ja, ihre Rechner mitzunehmen und zu gucken, was da alles drauf ist, ob sie die Lizenzen alle richtig bezahlt haben. Das ist nach deutschem Recht natürlich Verletzung der Wohnung und alles nicht legal. Aber es stand in der Lizenz drin und wir hätten sagen können, wenn sie diese Lizenz nicht akzeptieren, dann dürfen sie unsere Software nicht mehr benutzen. Also Tipp von mir, lesen Sie mal, was in der Lizenz alles steht. Teilweise steht bei Spielen drin, dass sie akzeptieren, dass dieses Spiel ihren Computer modifiziert und Spyware installiert, womit der Hersteller des Spiels kontrollieren kann, was sie auf ihrem Rechner haben. Na, wenn Sie das akzeptieren und das Spiel nutzen, dann können Sie sich nachher, naja, es wird schwierig, sich zu beschweren oder zu klagen, wenn jemand was auf Ihren Rechner anstellt oder Ihr System modifiziert. Also Sie müssen eine Lizenz nicht akzeptieren, aber wenn Sie es nicht tun, dürfen Sie die Software natürlich auch nicht benutzen. Und das Gleiche gilt bei Open Source Software. Wenn Sie es irgendeinem Grund sagen, dieses Open Source Zeug, das will ich alles nicht haben, das ist nur unheimlich, ja, Software muss auch Geld kosten, dann akzeptieren Sie die Lizenz nicht, dann dürfen Sie es auch nicht benutzen. Gut, Lizenzverträglichkeit, also es ist durchaus möglich, mehrere Lizenzen für das gleiche Produkt anzubieten und das dem Empfänger offen zu lassen, welche er wählt und an welchen Konditionen. Das darf der Urheber sich aussuchen. Und die BSD-Lizenz ist sogar die, die die Rechte am weitesten überträgt. Die BSD-Lizenz erlaubt es sogar, dass man das System oder Teile davon wieder proprietär macht. Also ein Lizenzwechsel wird hier erlaubt. Deswegen ist in Windows sehr viel BSD-Software drin. Der TCP-IP-Stack, also der Internetzugang von Windows, der stammt aus der BSD-Distribution und wurde dort in Windows integriert und reproprietarisiert. Ja. Muss nur erwähnt werden, wenn die ursprünglichen Autoren sind, und das hat Microsoft in seinen Lizenzbedingungen auch getan. Ja, diese Tabelle sollten Sie sich unbedingt mal angucken. Rechte und Pflichten bei verschiedenen Softwarelizenzen. Bei proprietärer Software haben Sie ein Recht, nämlich die Software kostenpflichtig zu nutzen. Bei Shareware dürfen Sie die Software kostenlos nutzen und kopieren. Bei Freeware ist die Software sogar zeitlich unbegrenzt nutzbar und ab GPL fängt das mit Open Source an. Open Source fordert nämlich, dass der Quelltext mitgeliefert wird, dass Veränderungen erlaubt sind, Einbau in proprietäre Produkte ist bei der LGPL erlaubt und die BSD-Lizenz erlaubt sogar, dass man die Lizenz später wieder ändern kann in proprietär, was natürlich für die Autoren der Originalsoftware unter BSD ein bisschen unfair ist, dass andere mit ihrer Arbeit Geld verdienen und sich dann eine andere kostenpflichtige Lizenz dazu überlegen. Aber das muss man als Autor selber entscheiden, welche Lizenz man gewählt hat. Gut. Dieser Open-Source-Effekt hat dazu geführt, in dem Moment, wo Linus Torvalds sein Linux Open-Source gemacht hat, das war 1991, da gab es einen Entwickler, nämlich Torvalds selber, der hatte schon 8413 Zeilen Programmcode geschrieben, das war so ganz kleine Software im Vergleich zu dem, was wir so heute haben, das sind etwa 95 Schreibmaschinenseiten, es gab null Anwender, denn benutzbar war das System noch gar nicht, aber zwei Applikationen, ja, nämlich ein Editor und ein C-Compiler. Konnte unter diesem System schon entwickeln. Gut, 10 Jahre später, 2001, 226 Hauptentwickler, 2,9 Millionen Zeilen Programmcode, mittlerweile sind wir bei Faktor 30 von dieser Zahl, 43.000 Schreibmaschinenseiten, 12 Millionen gezählte Installationen, wobei das nicht so einfach zu zählen ist, da man sich nicht registrieren muss. Es gibt also einen Linux-Counter, wo man sich wenn man möchte, registrieren kann und sagen kann, ich habe so viele Linux-Rechner und die zählen dann, wie viele Leute sich dort registriert haben. Und laut dem ISIS-Report gab es damals schon mehr als 1000 kommerzielle Lösungen, also Firmen, Angebote, die für den kommerziellen Bereich, für Intranet und Extranet alles tauglich gefunden wurden. Ja, und heute ist es auch fast wie ein Smartphone drauf. Ja, das führt uns zu der Frage, wie kann man mit etwas, was man kostenlos nutzen kann, überhaupt Geld verdienen? Also das Einkassieren von Lizenzgebühren ist laut der Open Source Lizenz offensichtlich ja nicht möglich, also muss man anders Geld verdienen. Nicht die Software selbst, sondern eine Dienstleistung wird angeboten als Produkt. Support, Wartung, Anpassung, Werbung und damit verdient Google im Jahr 48 Milliarden Dollar. Ja, das ist schon viel. Und Google ist so ein Beispiel für eine Firma, die eigentlich fast ausschließlich Open Source macht und damit einen Haufen Geld verdient. Nämlich nicht mit der Software selber, die wird einfach verschenkt und das Volk bestreut, sondern mit dem drumherum Dienste anzubieten, Services zu machen, Landkarten, Navigationssysteme, Lizenzverträge, alles Mögliche. Und das funktioniert offensichtlich ja sehr gut. Softwareanpassung, also nicht Software von der Stange verkaufen, sondern Software im Auftrag entwickeln, weiterentwickeln nach dem Auftragskastenprinzip. Das können natürlich nur Programmierer machen, die sich technisch damit gut auskennen. Das ist also auch etwas, womit man Geld verdienen kann. Und der Großteil des Umsatzes der bekannten Software-Riesen baut auf diesem Konzept auf. Und der Anteil von eingesetzter Open-Source-Software ist unterschiedlich hoch. Aber der steigt bei Microsoft auch immens. Viele der neuen Produkte von Microsoft sind unter einer Open-Source-Lizenz, zumindest mal die Frameworks, mit denen man Programme bauen kann. Und wussten Sie, dass Microsoft der drittgrößte Linux-Anbieter ist? Ja, die haben also Partnerverträge mit Novell, SUSE und Co. Und wenn einer der Kunden sagt, ich hätte gerne im Serverbereich Linux-Rechner, dann ja, machen die das zusammen mit ihren Partnern. Das ist nicht mehr so wie früher, dass es ein reiner Kampf zwischen Windows und Linux oder verschiedenen Firmen ist. Man guckt halt, wo man Geld verdienen kann und kriegt sich dann das Beste raus. Gut, jetzt kommen wir zu den Anwendungen. Dadurch, dass das System Open Source ist, frei verteilt, frei erweitert werden kann, hat sich da ein Markt aufgetan für Spezialboards, Spezialsoftware, Spezialhardware, die alle auf Linux-Basis arbeiten, ganz einfach, weil es gar nichts anderes gibt, was damit konkurrieren könnte. Das sind zu nennen das Raspberry Pi und Arduino Microboards, die man verwenden kann, einmal zum Basteln, für Steuergeräte herzustellen. Oder eben für bestimmte Elektroniksteuerung. Access Points unter OpenWRT zum Beispiel, Managed Switches, Firewalls. In der Unterhaltungselektronik ist heute auch fast jedem Smartphone Linux drauf. Wenn es nicht Android ist, dann ist es ein anderes Linux-Derivat, wo man gar nicht so viel davon mitkriegt, dass da tatsächlich ein Linux läuft. Und in der Steuerelektronik gibt es natürlich autonome Fahrzeuge, Flugdrohnen, die dann alle mit einem Betriebssystem laufen, was sich sehr leicht modifizieren lässt und auch vollständig analysieren lässt, damit das System nicht irgendwann abstürzt. Man muss dann auch Hersteller sofort warten. Dazu gehören dann eben auch diese autonomen Flug. Ja, das war's für die Pi. Das erste Mal das hingehen zu lassen. Ja, falls ihr noch keins hatten, dann bitte geben Sie es mir in einem Stück wieder. Und ein kleines Entwicklerwort dazu. Das ist also ein Mikrocomputer, den bekommen Sie für 35 Euro ja, auf Amazon, eBay und Co. Und wenn man Bastler ist, kann man damit zum Beispiel LED-Steuerung machen oder LEDs leuchten lassen oder zu Hause das Licht an- und ausschalten oder Rollläden hoch und runter lassen. Dafür gibt es dann Erweiterungsplatinen. Das Ding ist also ein richtiger Computer, hat zwei USB-Anschlüsse, HDMI-Anschluss, kann Full-HD dekodieren übrigens. Ja, damit können Sie also auch einen digitalen Videocontroller für sehr, sehr wenig Geld aufbauen. Mit dem entsprechenden Receiver dazu können Sie daraus einen Sat- oder Kabelreceiver machen. Es hat einen Leistungsverbrauch von unter 3 Watt. Es wird durch die USB-Schnittstelle versorgt. Das geht sogar so weit, dass Sie noch nicht mal eine extra Stromversorgung anschließen müssen, sondern es einfach mit so einem gepowerten Hub verbinden, Tastatur dran machen, einschalten und dann läuft es los. Ich kann das mal probieren, ob das hier gut ist. Ich stecke gerade den HDMI-Anschluss rum. Ja, das ist schon mit einer Multimedia-Distribution bestückt. Das ist natürlich so gedacht, dass der Endanwender von dem ganzen Linux darunter nichts sieht, sondern er bekommt eine grafische Oberfläche, wo er dann Kanäle umschalten, Videos gucken, im Internet Streams verfolgen kann mit seiner Fernbedienung, mit VR-Fernbedienung oder Funkfernbedienung. Ja, das XPMC Multimedia Center ist eine Software, die speziell für solche Geräte optimiert ist. Ja, so sieht es aus. Ja, jetzt könnten Sie also im Internet Videos streamen, Musik anhören, Programme umschalten und so weiter. Ja, dieses kleine Ding macht also das gleiche wie so ein. Ich habe mich über die Zeit bei 1970 angefangen. Immer schon. Ich meine. Ja, dann könnte man da irgendein anderes Jahr nehmen. Diese Distribution mit dem grafischen System, nämlich die Fritzbox auch. Also, die fängt auch nur bei 1970 an, wenn die das mal wieder so ist. Ja. Scheint eine Linux-Sache zu sein. Wahrscheinlich. Mein Computer kennt nicht mal 1970. Das meine ich ja, das ist nicht so. Auch 1970. Das ist ein sehr praktisches Gerät mit sehr viel Technik drauf für den nachsenkenden Betrag, weil man es auch zum Lernen verwenden kann. Ah, ich will so einen. Ja, Sie haben so einen. Sie wollen so einen. Ich habe so einen, ja, aber nicht den gleichen. Die Dinger funktionieren, weil die so klein sind und eigentlich die Motoren müssten sehr schwach sein, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Diese elektronischen, diese autonomen Staubsauger sind eigentlich Samsung eher Saugrobotern. Die haben Rollen, total geil, das Ding. Sammeln den Dreck erstmal mit Bürsten ein, kehren den auch schön aus den Decken raus, also Sisyphus arbeiten, mit dem Wesen machen muss. Ach, das ist so geil, das Ding. Sieht besser als eine Spülmaschine. Dreck aus den Decken raus, anschließend saugt er den ein und er landet dann hinten in einem Container drin. Ich habe diese Deluxe-Variante, der macht sich sogar noch selber sauber. Nicht genau determinierbare Muster. Sammelt den Dreck ein, läuft so anderthalb Stunden, wir guten laufen bis zu 2 Stunden, fährt dann zurück in die Ladestation und dann ist Ihre Wohnung sauber. Ja, das geht zwar nicht so schnell, wie wenn Sie es per Hand machen würden, aber man muss es nicht tun. Genau. Das ist genau. Also nicht erwarten, dass irgendwie schneller. Wir haben eine Live-Demonstration, ihr seid alle ganz herzlich meine Wohnung. Aber dann macht den halt nicht Arbeit ab. Ja, du musst den noch aushalten. Schon besser, dann wird jetzt mehr wieder weg. Ja, stimmt. Also nein, ihr seid nicht eingeladen. Und ja, bei mir ist der Zeitschaltuhr und der fährt dann immer, wenn ich weg bin, fährt der los. Warte, schön mit Kamera. Das kennt die Decke ab, der weiß genau, wo er ist. Wenn Sie die Kamera nicht fahren lassen können, dann können Sie dann aus dem Urlaub beobachten, wie Ihr Staubsauger auch was erfahren wird. Das ist doch eine Idee. Gut, anderes Beispiel, die Flugdrohne, also Unterhaltungselektronik und natürlich auch Überwachungstechnik, 400. Wird heute mit Linux ausgestattet. Aber wie gesagt, mit Aufsaugstation. Linux ist eine Technologie, die Open-Source-Lizenz, also die sagt Ihnen, Dyson, dass Sie ein Linux-System für alle sein dürfen. Kennst. Da sind auch militärische, kommerzielle Anwendungen mit eingeschlossen. Sie können also keine Open-Source-Software schreiben und verbieten, dass man die für irgendwelche Zwecke einsetzt. Und dann piekt der einmal im Jahr und dann machst du den großen Pott. dass man dann alles macht. Ich sage das nur vorweg, weil viele wohnen ja in letzter Zeit nicht schlecht in die Mieten. Total geiles Ding. Das hängt halt immer von 100 Euro an die 400 Euro, Scheiß. Ja, was ist so eine Flugdrohne eigentlich? Ich mache doch auch nicht die Pläne. Flugdrohne hat ein bisschen, besteht aus ein bisschen Technik. Hat also vier Motoren, die sich in einem bestimmten Muster drehen können. Wenn die sich alle in der gleichen Richtung drehen würden, würde es die nämlich anfangen, immer schneller in sich selber zu rotieren. Das geht nicht. Also die drehen sich tatsächlich, so wie hier gezeigt, nur sehr viel schneller, als das Auge sehen kann. Und wie steuert man das Ding? Das ist also jetzt von oben betrachtet. Wenn Sie die beiden hinteren Motoren ein bisschen schneller drehen lassen, dann fliegt das Ding nach vorne. Ne? Weil dann kippt es. Ja, ich zeige das mal an der Hülle. Ja, normalerweise steht es so in der Luft. Wenn Sie das nach vorne kippen, dann saugen die Propeller die Luft von vorne und dann fliegt es in diese Richtung. In der anderen Richtung fliegt es nach hinten, rechts und links, ist klar. Und wenn Sie es drehen wollen, dann müssen Sie diagonal den Motor verstellen. Dann lassen Sie die beiden ein bisschen schneller laufen und dann dreht sich das Ding in eine Richtung. Also Sie können alle Raumebenen abbilden mit so einer Drohne. Hoch und runter ist klar. Das Ding, was Stefan Raab benutzt hat, geht auszuliefern. Und die Steuerung dieser Motoren, die über den auch so kleinen Linux-Computer, der in dem Ding einfach mit drin sitzt. So, bei diesem Modell hier ist es so, dass das über WLAN gekoppelt und gesteuert wird. Die Drohne ist im Moment mit meinem Smartphone verbunden, das ist auch der Controller für die Drohne, damit kann man sie fliegen lassen. Das stimmt, viel teuer. Das Smartphone wiederum ist, wie Sie gesehen haben, mit meinem Computer verbunden, über Bluetooth, also ganz viel Netzwerktechnik zwischen den einzelnen Geräten, alles funkt hier. Ich hoffe mal, es funkt nicht zu viel, dass unsere Verbindung abbricht. Probieren wir es einfach mal aus. Und so müsste ich Zugang auf das Gerät haben. Und was ich mir als erstes mal angucken möchte, ist natürlich... Hat jemand einen Funkstörer auch dabei? Nicht mit vielen, sondern auch das sinnvolle Smartphone. 2,4 GHz. So, 1.1. Ja, da bin ich drin. Ja, es ist also eine unverschlüsselte Verbindung ohne Passwort, eigentlich fast schon kriminell. Wenn Sie das Gerät nicht festkoppeln mit einer bestimmten MAC-Adresse, könnte jemand Ihre Drohne übernehmen und damit einfach davonfliegen. Ja, das habe ich schon erledigt, also ich hoffe mal, dass jetzt niemand von Ihnen auf die Idee kommt, das Ding fernzusteuern, das wird eigentlich nicht sein. Jetzt schauen wir mal an, was das ist. Eigentlich. Ja, es ist also ein ARMv7-Prozessor. Ja, so circa 1 GHz könnte man das umrechnen. Ein Mykonos 2 Board, ist also kein Raspberry Pi, und hier steht noch die Version in der Seriennummer von dem Board drauf. Das ist also nicht der ganz neueste ARM-Prozessor, aber krass. Wie viel Speicher hat das Ding? Das hat, wenig, 128 MB RAM. Davon ist fast alles belegt, 12 MB sind noch frei. Das ist ein bisschen arm wenig, aber dafür hat es auch ein bisschen Flash drauf. Ja, also einmal für das System, für Factory Reset ist eine Partition da, die dann auch die andere übernommen wird, falls man ein Reset machen möchte. Eine Datenpartition, wo sich Bilder ablegen lassen und eigene Programme. Und hier unten sieht man einen USB-Stick, der angeschlossen ist, darauf werden die Videos gespeichert. Ja, der hat, USB-Stick hat 4 GB, wie das aussieht. Und ist gemountet unter Data Video USB 1. Gut, und dann mache ich mal ein Experiment. Ich hoffe, das klappt. Wir haben den Abstand zu anderen Gegenständen im Raum. Hoffentlich kann er Süd fliegen. Also alle schön lächeln jetzt. So. Und zwar habe ich ja einen kommandozeilenbasierten Drohnen-Client, der kann kleine Programme ausführen, die dann direkt auf der Drohne laufen. Das ist also ohne Fernbedienung über Smartphone. Die Drohne soll quasi wirklich autonom fliegen und sich selber steuern. Das Programm, was ausgeführt werden soll, ist dieses hier. Ja. Take-off, also hochgehen, 4 Sekunden dort warten, dann sich anfangen zu drehen, 10 Sekunden lang diese Drehung durchführen, dann die Drehung stoppen und anschließend wieder landen. Ja, gucken wir mal, dass Ihnen das übergibt. Ja, macht sie gar nichts. Ich muss sie vielleicht auch noch ersetzen, wenn ich zu lang. Wenn du zu lange wartest, dann geht sie eher in so einen Art offenen Modus. Also muss ich jetzt wahrscheinlich noch mal. Oder ich probiere es doch mit dem Smartphone. Vielleicht ist mir eigentlich auch lieber, ehrlich gesagt, wenn ich es selber sehen kann, was ich mache. Ich wollte es aber zudrücken lassen. Es wäre auch zu schön, wenn ja was von Anfang an funktioniert. Ich meine, da wäre ja der Vorführeffekt irgendwie widerlegt. Ne? Also, wenn das 98 ist abstürzt, das ist ein Programm, ist damals auch als erstes abgestürzt. Das ist voll gefällt. Es gab auch den Bluescreen bei Windows 8, habe ich auch total häufig mittlerweile. Also es ist zum Kotzen, das ist begrüßend. Man kann sich ja nicht gegen wehren. Ich habe für mein Touchpad unten gibt es halt nur einen Timer für Windows 8 und ich habe keinen Bock. Oh, jetzt geht's los. Ich finde die Dinger gruselig. Echt. Ich habe gerne auch Spielzeit. Als erstes eine UFO-Warnung. Auf jeden Fall. So. Der Grund, warum das so gut in der Luft steht, ist einfach, er hat ein Höhenmesser. Deswegen ist er bei der Treppe auch ein bisschen nach unten gegangen. Er hat gemerkt, dass der Boden sich nach unten verlagert, hat dann versucht, seine Höhenposition anzupassen. Wenn ich mich jetzt runterstelle, würde er nach oben fliegen. Da muss also ein bisschen aufpassen, auch mit der Kameraposition. Wenn die Kamera auf einen selber zeigt, dann muss man links und rechts genau vertauschen. Gut, und mit dem Steuerprogramm kann ich jetzt halt die einzelnen Motoren bzw. Kombinationen der Motoren verändern, sodass ich entweder eine Drehbewegung hinbekomme. Ja, wie gesagt, diese Videos landen nicht im Internet, also wir brauchen aber nicht YouTube zu durchsuchen oder so, sondern sind jetzt erstmal nur für uns. So nach vorne. Da holt er sich dann nach hinunter, Mensch. Ganz so schön auch mal über den Tisch fliegen. Ja, die Ohren fliegen hier weg. Ich muss jetzt nicht, das muss ich mal überlegen. Doch, in die Richtung und dann wieder landen. Oh Gott. Ich finde die Dinger sowas von gruselig, das geht gar nicht. Ey, überleg mal, so ein Ding kommt über, ja genau, so ein Ding kommt gerade über deinen Balkon geflogen, ey. Ja, und das Wunder arbeitet also im Linux-System und das muss nichts berechnen. Also keine komplizierten Algorithmen, sondern es muss einfach nur kontrollieren, ist die Position der Drohne im Sollzustand. Und wenn nein, dann wird einfach in die Gegenrichtung gesteuert, sodass sie wieder in die alte Position kommt. Das ist also für Linux eine ganz einfache Aufgabe, deswegen reicht da auch dieser relativ schwache Prozessor drin. Und gut, was er dann macht, ist halt Videos aufzunehmen. Dafür braucht man dann einen Hardware-Encoder, der ist im Chipsatz mit drin, der dann MP2-Videos aufnimmt und auf dem USB-Stick, der in der Drohne drin ist, speichert. Das ist also eine der schönen Anwendungen unter Linux und es gibt da ein paar nette Erweiterungen, wo Sie dann mit einem kleinen roten Ball, den die Kamera immer verfolgt, die Drohne im Raum steuern können und herumfliegen lassen können. Die Berechnung muss in dem Fall allerdings von einem richtigen Computer erfolgen, der dann über WLAN mit der Drohne gekoppelt ist. Vor allem, das ist bestimmt Full HD und sonst scheiße. Wahrscheinlich ja, in Tensor. Oder? Ja, vermutlich. Naja. Wollten wir mal reingucken in unser Video. Die werden nämlich nicht gelöscht. Sehr gut. So. Interessanterweise ist die Verbindung zur Kamera wieder da. Also ich mich würde das wahnsinnig machen, nur so wenig Platz zu haben, um das zu sehen. Ja. Ja, hier können Sie sehen, was die Drohne sieht. Das ist jetzt von der Auflösung her ein bisschen schlecht. Ja, aber aber die macht Full HD, also wenn ich nachher noch Zeit habe, mache ich vielleicht ein paar Screenshots von oben von der Emergency. Verantwortlichen erlauben, dann können wir ein paar Fotos machen für diese Seite. Ja, hier sieht man auch diese Steuerungsfolie auf dem Smartphone. Es besteht also aus so zwei virtuellen Slidern, damit ich die drei Raumrichtungen ansteuern kann. Der Take-Off-Button ist für das Starten, der Rescue-Button, da kann ich einzelne Motoren bewegen, falls das Ding im Raum hängen geblieben ist. Und Emergency schaltet alle Motoren gleichzeitig ab. Das ist, wenn es in Richtung Stromleitung fliegt und Sie möchten lieber 280 Euro für eine neue Drohne ausgeben, als 100.000 für eine neue Stromleitung, dann ist es besser abgestürzt. Ja. Die Strom ist kaputt. Ja. Danach zeigen wir kurz. Ja, das Softwareentwicklung unter Open Source. Wäre ja, lustig, wenn jetzt ja immer ein Stromausfall wäre, weil diese Uni gibt es kein Notlicht. Machen eigentlich alles. Wenn hier irgendwie mit einer Sicherung schaltet, dann ist es dunkel. Punkt. Da kommt nichts mehr. Ja, aber eine Sicherung ist dunkel. Dokumentation dazu, ja, wenn man sich an diese Prozesse hält, dann kommen die Softwareprojekte normalerweise auch zum Erfolg. Und das ist nicht anders bei OSS wie auch bei proprietärer Software. Auch sämtliche OSS-Projekte, also Open Source-Systeme OSS, haben einen koordinierenden Projektleiter. Der Kommunikationsmotor ist in der Regel das Internet, das heißt, bei Linux wird sehr stark dezentral gearbeitet. Da gibt es Entwickler, die sitzen in Alaska, in Australien, in Finnland und alle arbeiten trotzdem an der gleichen Software zusammen. Man stellt natürlich auch gewisse Herausforderungen an die Entwicklungsumgebung. Die Zusammenarbeit ist in der Regel auch hierarchisch organisiert, das heißt, es gibt einen Projektverantwortlichen, der sich darum kümmert, dass die Programmierer auch das tun, was in ihrem Auftrag drin steht. Was anders ist, ist die Verwaltung der Rechte am geistigen Eigentum. Bei proprietärer Software gibt es noch einen, der sich nur darum kümmert, wer darf von dem Projekt was wissen und wie wird es veröffentlicht. Bei Open Source ist das ein bisschen stressfreier. Man kann sich zwar immer noch entscheiden, möchten wir die ersten Versuche im Projekt schon publizieren oder ist uns das zu peinlich und man publiziert es dann später, aber wenn man die Software herausgibt, spätestens dann muss man die Quelltexte alle offenlegen. Ach, zumindest an die, die Software empfangen, die haben das Recht, den Quellcode zu bekommen. Ansonsten ist das Software-Engineering bei OSS und bei proprietärer Software durchaus ähnlich. Ja, da gibt es einige Möglichkeiten, die den Programmierern die Arbeit erleichtern sollen. RCSC, OSS, SVN und JIT sind Revisionsverwaltungssysteme, womit man den Fortschritt protokollieren kann und auch Änderungen wieder zurücknehmen kann. Wenn man merkt, irgendwas funktioniert nicht mehr seit der letzten Änderung, kann man erstmal gucken, was hat sich geändert und man kann diese Änderung auch wieder zurücknehmen. Das erleichtert diese Software-Tools ja schon gemein und die sind deswegen auch in viele der größeren IDEs mit eingebaut. Ja, Paketierung von Binaries und Quelltexten, um die Software letztendlich in den Endanwender installierbar zu machen, der keine Programmierkenntnisse hat, gibt es Paketsysteme, RPM und DEB sind die beiden populärsten. Ubuntu, Knoppix und Debian verwenden das Debian-Paketformat, Red Hat und SUSE verwenden RPM. Im Prinzip sind das Archive mit den Dateien und mit Anweisungen, wie diese Dateien an welcher Stelle zu installieren, zu modifizieren und auch später wieder zu entfernen oder abzulesen sind. Sodass der Anwender draufklickt und sagen kann, ich möchte das jetzt haben. Das ist so ähnlich wie der App Store oder wie der Play Store, wo Sie Programme einfach installieren, upgraden und deinstallieren können. Die haben dort ein ähnliches Format. Ja, IDE. Sollten Sie wissen, was es ist. Integrated Development Environment, also nicht die Schnittstelle für Festplatten, sondern was zum Entwickeln. Und CASE hat auch nichts mit CASE zu tun, sondern heißt Computer Aided Software Engineering. Das war schon noch in der Klausur, noch einige andere Tests. Ja, das sind Tools, die einem helfen sollen, in Form von einer sehr umfangreichen Plattform im Team zusammenzuarbeiten, Übersicht zu behalten und auch Dokumentation parallel zu entwickeln und laufen zu lassen. H-Develop und Mono-Develop sind zwei Open-Source-Tools, die das für C++ bzw. das Mono für .NET machen. Die gibt es vorwiegend Java-zentriert, aber es ist durchaus auch möglich, damit Python, C oder andere Programmiersprachen zu behandeln. ArgUML dient zum Zeichnen von UML-Diagrammen, Umwandlung von UML in Quelltext und auch wieder zurück. Das ist auch ein Open-Source-Tool. Und dann gibt es noch kleinere, die ist für WIKI, DDD und so weiter zum Aufführen, wenn man Quelltexte editieren und in der Gruppe verteilen kann über SVN oder Schnitt. Ja, so die klassischen Tools der Kommandozeile, mit denen werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr viel zu tun bekommen. Das ist dann eher so, dass, wenn ich mich damit beschäftige, Make zum automatischen Bauen von Software. Autoconf, um die Software auf bestimmte Plattformen, neue Plattformen anzupassen. So können Sie zum Beispiel ein Programm schreiben, was sowohl auf einer ARM-CPU läuft, als auch auf einer Intel- oder AMD-CPU. Und das Autoconf behandelt dann die architekturspezifischen Merkmale und generiert die Skriptdateien, die man zum Bauen braucht. Ja, Configure ebenfalls. Configure ist im Prinzip ein Shell-Skript, was dafür sorgt, dass die Software auf das jeweilige System umkonfiguriert wird und dann wird ein Paket ausgebaut. Ja, Gentleman S-Make habe ich mit der Form halber dazu gelegt, dass es eben so häufig verwendet. Ja, Programmiersprache, die bekannten C, C++, Assembler, Pascal, Fortran, Java, also alles, was es in der proprietären Welt gibt, gibt es ebenfalls als Open Source, als Programmiersprache. PHP, Perl und Python als beliebte Webprogrammiersprachen, ja, ebenfalls unter Linux verfügbar. Und dann gibt es diese eher Unix-zentrisch, auch esoterische Programmiersprachen, mit denen Sie garantiert niemals zu tun haben werden, wie Whitespace oder BrainFork. BrainFork is a programming language designed to be difficult. Also als Programmiersprache, deren Design dazu angelegt ist, um Studenten zu quälen. Ja, absichtlich kompliziert geschrieben. Und während Whitespace so eine Art Geheimprogrammiersprache ist, die besteht nur aus Leerzeichen, Tabulatoren und nicht sichtbaren Kontrollzeichen. Sie können also ein in Whitespace geschriebenes Programm nicht ausdrucken, dann bekommen Sie eine leere Seite. Es gibt tatsächlich Leute, die mit diesen Programmiersprachen programmieren. Geil. Und, aber wie gesagt, die werden wahrscheinlich eher, wenn wir da oben zu tun haben, überleg mal. Ich habe mal gehört, dass das C eigentlich genau wie BrainFork ist. Unnötig kompliziert die Mann. Wir können auch gerne meine Freunde um Studenten zu fehlen. Ja. Ich frage mich einfach mal beim Eisenecker. Wie teilen Entwickler ihre Erfolge oder ihre Erfolge mit anderen Programmierern? Ja. Wenn so ein Projekt entsteht, dann sucht man sich zunächst mal eine Location, die für alle sehr einfach erreichbar ist. Also der läuft gerade selber. Ein Poster, der die veröffentlicht. Einfach der Fall, wenn wir den Projekt haben, also man veröffentlicht selber das Projekt, holt sich eine Domain, das kostet 50 Cent im Monat und dann schickt man alles, was zum Projekt gehört, drauf und alle, die Interesse haben. Der Typ ist so geil. Das ist eine etwas umfangreichere, arbeitsintensive Methode. Populärer ist SourceForge oder GitHub. SourceForge unterstützt auch SVN. Also die Arbeit im Team wird durch eine sehr komfortable Web-Oberfläche mit unterstützt. Bei GitHub ebenfalls. Helmut ist Debian-spezifisch, da finden Sie zum Beispiel meine Pakete für die Knoppix, also alles, was ich dort angepasst habe, ist unter debian-knoppix.helmut.debian.org verfügbar. Im Moment geht der Trend so hin zu GitHub, weil dort weniger Werbung gemacht wird und das GIT-Verfahren sehr komfortabel und flexibel ist, dass jeder den Quelltext auschecken und wirklich offline dran arbeiten kann. Ja. So als Versuch einer kleinen Zusammenfassung. Ja, Paradigmenwechsel wie Open Source. Also ich denke, das wird auch so die Zukunft der Software zeigen, ob sich dieser Ansatz durchsetzt. Das deutet alles darauf hin, dass man Software nicht mehr als Eigentum, dass man die Software nicht mehr als Eigentum des Herstellers sieht, sondern dass die Software als Eigentum des Anwenders gesehen wird. Das heißt, ich besitze die Software, ich darf die weitergeben, ich darf die selber modifizieren und analysieren. Und dazu gibt es dann ein Dienstleistungsangebot von Anbietern, die mir eben gegen Entgelt etwas dabei helfen, meine Software zu optimieren. Aber weg von dieser Software-Miete, dass man nur für die Nutzung bezahlen muss. Ja, Dienstleistungen im Bereich Beratung, Consulting, Support, Schulungen, Erweiterung und Anpassung der Software, das ist das, womit Geld verdient wird. Und weil sich das bei Software eigentlich sehr gut gezeigt hat, dass es funktioniert, Open Source, Geld verdienen mit Open Source, haben sich einige überlegt, können wir das nicht auch auf die weiteren Immaterialgüter wie Musik oder Filme transferieren, diese Idee, also einen Open Source Film zum Beispiel. Also einen, den man kopieren und weitergeben darf, ohne dass man eine Abmahnung über Hunderte oder Tausende von Euros bekommt. Ein Film, den man vielleicht auch selber verändern kann, wenn einem das Ende des alten Films nicht gefällt, ein Ende tragisch und man hätte lieber ein Happy End, dass man es einfach ändern kann. Ja. Faszinierende Idee. Und das gibt es tatsächlich schon, nämlich die Creative Commons Licenses beziehen sich auf andere. Macht der Druck ein Tor auf Schauspieler, hat sich ein anderes Ende. Von der Qualität, ja. Unter dieser Lizenz mit hohen Arbeits- und Kostenaufwand, ich darf Ihnen Ich bin leider kein Zocker. Ich spare mir relativ viel Zeit, glaube ich, in meinem Leben. Und relativ viel Geld, glaube ich. Du brauchst keine teure Hardware. Ich nehme auch mal ein Buch. Ja. Nee, ich bin eher der Filmgucker. Also, wenn Sie Lizenzen, Copyrights, was ist legal, was ist denn für tolle Filme? Mit Verwendung von Gedankengut, Ritter, wie funktioniert das? Es gibt ein simples Skript drüber, der umfangreich, da sind auch einige Teile für die Vorlesung genommen worden. Kompendium zum Internetrecht von Professor Dr. Thomas Böhren. Ja, da steht zum Beispiel auch drin, sind Film-Downloads legal oder nicht? Also wird ausdiskutiert, was es da für Beispiele sein wird. Das ist ganz interessant, mal durchzulesen. Ist aber kein Gut, damit bin ich soweit mit meinem Programm durch. Ich springe mal nach vorne. Die Seitennummer bei den Links, stimmen nicht ganz. Ja, für die Klausur relevant sehe ich so das, was in Fettdruck da war. Wobei, es ist jetzt nicht so, dass alles, was fettgedruckt ist, auch in der Klausur drankommen wird. Wie Herr Eisenlecker gesagt hat, das ist mehr so eine Art Übersicht. Und es kann aber nichts schaden, wenn Sie die fettgedruckten Teile sich trotzdem besonders gut angucken. Ja, die sind ja nicht nur für die Klausur, sondern sind durchaus auch Dinge, die Sie vielleicht auch so interessant finden können. Handouts haben wir jetzt keine. Ich habe Ihnen auf dem Webserver noch ein paar Sachen abgelegt, wo Sie was lernen können über Datenträgerverwaltung und der Linux-Beobachtungen am Rechner. Dieses der Bootvorgang, ja, das passiert beim Einschalten des Rechners. Und grundsätzlich sollten Sie diese paar Stichworte, die da im Fettbuch waren, einfach erklären können, was Sie machen. Also ohne jetzt irgendwelche Seiten auswendig zu lernen. Gut. Da haben wir die Adresse angegeben. Ja, da gibt es die Folien und die Handouts. Und dann würde ich sagen, ein bisschen Zeit haben wir noch für Fragen und Antworten, oder nicht? Bitte? 5 Minuten. Ja, die DVD, die ist nicht prüfungsrelevant. Sie sollten wissen, dass es eine gibt und was da drauf ist, ja. Aber Sie müssen nicht den kompletten Inhalt kennen. Sie können gerne, also auch wenn Sie es nicht ausprobieren wollen, als Untersetzer verwenden, das Ihnen sonst. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie noch ein paar Fragen haben. Ich nach dem besten Wissen. Geschäftsidee von Euro. Das stimmt. 10 Stück. Ja, Open Source bedeutet nicht kostenlos. Wir haben schon von anderen, also einigen von uns haben schon von anderen großen Unternehmen gehört, die das jetzt noch so, naja, auf die Presse gekommen sind, offensichtlich gesagt, die eben Open Source nicht mehr verwendet haben und dann hoffentlich dann gekriegt worden, weil sie eben die Sätze. Es hat das lizenzrechtlich die Bewandtnis. Wenn Sie eine Open Source Software unter der BSD-Lizenz verwenden, dann können Sie damit machen, was Sie wollen. Wenn Sie GPL ist und Sie verwenden ein Open Source Produkt als essentieller Bestandteil Ihrer eigenen proprietären Software, dann müssen Sie sich entscheiden, entweder alle Quellen Ihrer Software den Empfängern zukommen zu lassen, weil Sie dürfen ein GPL-Produkt nur unter den Bedingungen der GPL weiterverwenden. Das heißt, Sie müssen Ihr eigenes Produkt dann auch GPL machen. Das hat Microsoft mal als virale Lizenz bezeichnet. Also die vermehrt sich, verärmt sich auf die Produkte, die damit verknüpft sind. Ja, oder Sie entscheiden sich, das wieder zu entfernen und sagen, nee, das können wir nicht machen, unser Produkt muss proprietär bleiben. Zahlungen kommen eigentlich nicht in Frage. Das kann Sie der Urheber natürlich verklagen, wenn Sie sich nicht an dessen Lizenz halten. Er kann auf Offenlegung des Quelltextes klagen. Oder er sagt, okay, ich könnte Ihnen eine zweite Lizenz anbieten. Dann mache ich eine neue Lizenz und da steht dann, Sie dürfen das ohne GPL zu beachten, verwenden, aber das kostet sie dann an mich als Urheber so viel Geld. Das sind diese dualen Lizenzierungen. Bei KDE war das immer der Fall. Da gab es die Möglichkeit, KDE und Boutier in proprietäre Produkte einzubauen, also die hübsche grafische Oberfläche von Boutier, und das kostete dann Geld. Oder man kann sie frei verwenden unter die GPL, arbeiten darf man nur GPL-Programme damit machen. Ja? Also dieses kostenlos bezieht sich wirklich nur auf die Nutzung der Software. Alles andere kann Geld kosten. Ein kriminelles Beispiel, sagt Ihnen Open Download was? Wenn Sie vor ein, zwei Jahren nach OpenOffice gesucht haben, dann kamen Sie auf eine Webseite Open Download. Und dort konnten Sie OpenOffice runterladen und zwei Wochen später haben Sie eine Rechnung bekommen. Ja, das ist verboten laut Open Source Lizenz, für die Nutzer zahlen Sie nichts. Aber der Anbieter dieser Webseite hatte in seinen AGBs stehen, wenn Sie diese Webseite zum Download benutzen, ist das eine Dienstleistung von uns. Und wir kassieren für diese Dienstleistung 70 Euro im Monat. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Aber es sind sehr viele drauf eingefallen und das ist mittlerweile auch mehrfach vor Gericht gewesen. Und also gucken Sie immer genau nach, bin ich mit dem richtigen Lizenzgeber verbunden? Ist das der Autor der Software oder sind das die, die die Software verteilen können? Nicht alles, wo kostenlos draufsteht, ist kostenlos. Wenn Open Source Lizenzen beibringen, dann ist mit dem zahlungspflichtig bestellen bei Ihnen hinfällig geworden. Wenn nicht zahlungspflichtig bestellen, dann steht, ist es hinfällig geworden. Endlich, zum Glück. Das hätten Sie mal 10 Jahre eher einführen sollen. Okay, ja, ah, doch. Die Drohne oder der Akku? Der Akku von der Drohne, das ist ein normaler Akku, der hält 7,5 Minuten, wenn sie fliegt. Ne? Stand jetzt schon eine halbe Stunde auf dem Tisch, also der dürfte noch so ca. 50% voll sein. Wenn sie fliegt, 7,5 Minuten, und es gibt High-Capacity-Akkus, die schaffen bis zu 10 Minuten. Also ist nicht viel. Aber für einen schönen Flug, so über das Gebäude oder draußen in der Landschaft, reicht schon. Ja, und Tipp, wenn Sie mehrere Akkus kaufen, können Sie halt immer wechseln. Und dann haben Sie 2 Stunden Flugvergnügen mit immer ein paar Pausen zwischendrin. Und gibt es schweren Rucksack. Sie bleiben viel. Das Einzige, was halt jetzt machen, ist der Akku. Und je schwerer Sie den Akku machen, desto mehr steigt das Gewicht der Drohne. Das ist immer so ein Trade-off. Ne? So mit einer 12-Volt-Autobatterie können Sie mit dem Ding nicht die Drohne. Das geht einfach nicht. Die Drohne kann etwa Ihr eigenes Gewicht nochmal heben. Also Sie können eine Drohne verwenden, um eine zweite irgendwo aus der Dachrinne zu holen. Ich überlege mir gerade 5 Drohnen übereinander. Danke für die Aufmerksamkeit.